Der Papst, die rote babylonische Hur, macht aller Welt Aufruhr. Mit Silber und Gold sie das zu Wege bringt und viele große Herren zwingt. Allen Kriegs er eine Ursach ist, des Teufels Kind, der Ende Christ. Das Seufzen vieler Armen, der Säugling an Mutterbrust, der Waisen mag Gott sich erbarmen, an ihrem Mord hat er keine Lust. Der Papst mit den Romanisten meint, er habt das Glück an der Schnur, zum Morden seine Christen, die rote babylonische Hur. Soll man dich Vater nennen, du blutgieriger Hund, soll man dich erst kennen. Ew'ger Fried ist dir ungesund, deine Heiligkeit tut sich regen, deine Mordlust legt sich nicht, Frieden willst du nicht bewegen, du kennst keiner Tugendpflicht. Des Ablass hast du dich beflissen, die ganze Welt betrogen schier, Deutschland hast du beschissen, jetzt keine Gnade dir. Die Laster der Sodomiten, die treibst du, Papst, frivol, die Perversen und Amoriten gefallen dir von Herzen wohl. Wenn wir solche wohl wären, hätten wir bei dir Gnade und Gunst, folgten wir deinen Lehren, du lebst der höllischen Kunst. Deutschland, du musst an die Reihen. Stellst du dich nicht anders dazu, lässt du dich vom Papst entzweien, dann geht's dir wie die Kuh, die nimmer Milch geben will. Gold, Korn und Proviant, das kostet ihr das Leben durch des Metzgers Hand. Die Fabel merken alle, wie sie geschrieben staht. Ein Metzger in einem Stalle 400 Schafe hat. Sie wurden alle betrogen, mit klugen Worten bedacht, doch alles war erlogen, der Metzger sie nur Schlacht. Aus einem Kampflied um das Jahr 1546.